Kundgabe 5322. Empfangen durch Bertha Dudde am 23.02.1952. Folgen der Lieblosigkeit im Jenseits. Folgenschwer wirkt sich die Lieblosigkeit aus, auf Erden sowohl als auch im Jenseits. Denn sie umgibt die Seele mit dicksten Hüllen, so dass kein Lichtstrahl in sie eindringen kann und sie ewig im Dunkeln bleibt. Licht ist überall, doch wo es nicht eindringen kann, in die menschliche Seele, dort ist Finsternis. Die Liebe aber strahlt Licht aus und erleuchtet so die Seele von innen. Die Hüllen lösen sich auf, und das Licht kann nun von außen einwirken. Die Seele steht im Erkennen. Auf der Erde nun bedeutet Erkennen Wissen um die ewige Wahrheit, um Sinn und Zweck des Erdenlebens und ständig zunehmende Liebe zu Gott. Im jenseitigen Reich aber ist das Licht der Seele sicher, die durch Liebe auf Erden zur Erkenntnis gelangt ist. Die Dunkelheit ist für immer geschwunden. Der Seele ist alles offenbar. Für sie gibt es nichts Ungewisses mehr, nichts Unverständliches und nichts Unmögliches. Denn sie selbst ist licht- und kraftvoll geworden durch die Liebe. Die Lieblosigkeit ist daher ewiges Verderben der Seele. Denn eine Seele, die noch in tiefster Finsternis schmachtet, ist unselig. Sie ist dem zur Beute geworden, der selbst bar ist, jeder Liebe. Und diesen Zustand auch den Seelen bereiten will, die sich von ihm beeinflussen lassen, die nur voller Ich-Liebe sind und an den Mitmenschen nur lieblos handeln, weil der Satan sie dazu verführt, weil er seine eigenen Empfindungen in die Menschen verpflanzen will, auf dass sie ihm hörig werden. Die Lieblosigkeit ist der Tod der Seele, sie vergiftet das Denken der Menschen, so dass die Ergebnisse des Denkens Unwahrheit und Böswilligkeit sind. Und daraus hervorgehen Taten des Hasses, der wieder Böses gebären wird. Es kann dies auch nicht anders sein, denn wo die Liebe ist, ist Gott. Wo Lieblosigkeit und Hass zum Vorschein kommen, dort ist der Satan. Und dieser herrschet, so dass er wahrlich zu erkennen ist als der größte Feind der Seelen, der die Menschen nicht nur auf der Erde verfolgt und für sich zu gewinnen sucht, sondern mit erhöhter Böswilligkeit im Jenseits arbeitet und auch dort einzuwirken sucht auf die Seelen, um sie zu immer größerer Härte des Herzens anzutreiben, um sie immer tiefer herabzuziehen in den Abgrund. Und weil sich die Lieblosigkeit erschreckend auswirkt im Jenseits, deshalb kann nur mit Liebe entgegengewirkt werden. Es muss den Seelen im Jenseits viel Liebe entgegengebracht werden, die wie eine Arznei auf die kranke Seele wirkt, durch die sie gesunden kann, wenn nicht nachgelassen wird, jenen Seelen Liebe zu schenken. Auch die verstocktesten Seelen der Finsternis lassen sich durch Liebestrahlen wandeln, wenn auch anfangs unwillig. Doch was sie einmal als Wohltat empfinden, geben sie nicht mehr hin. Die Liebe ist die wirksamste Waffe gegen den Widersacher, der er nicht standhalten kann, die er flieht und darum lieber seine Opfer fallen lässet, ehe er selbst sich von Liebestrahlen berühren lässet. Darum kämpfet an gegen Lieblosigkeit, wisset, dass sie ins Verderben führt, während Liebe wirken euch das Lichtreich öffnet. Und ihr auch durch die Liebe denen zum Licht verhelfen könnet, die noch in der Finsternis schmachten als Folge ihres liebearmen und lieblosen Lebenswandels auf Erden. Die Liebe allein kann ihnen Hilfe bringen und ihre Fesseln lösen. Die Liebe allein kann euch alle selig machen. Amen.